hörte meine Botschaft an dem Ende. Und der Horizont verwandelt sich in dunkle schwarze Finsternis. Und aus dem Schatten tritt ein Sturm, der Gewitter durch die Weiten des Firmament in alle Richtungen über diese Erde schillt. Der Blitz leuchtet bis in den letzten Winkel des Planeten. Um die Reinigung zu beginnen, müssen alle Winde wehen und die Meere verschlingen die gesamten Kontinente. Mit großem Hunger schreitet es voran, das Artensterben hat begonnen, den Weltuntergang endgültig zu begrüßen. Und das Feuer ist das Mittel der letzten Läuterung. Sintflut, Flammen, Meer und ein Kapitel, das sich schließt. Wird der verdammte ganze Himmel sich in ewiger Finsternis verhüllt, bekommen Menschen das Gefühl der Bedrängnis, denn ihnen wird bewusst, ihr Leben, das es endet im letzten großen Feuerwerk. Durch die Wolken schiebt sich ein großer Fels, der ihnen Vergänglichkeit vor Augen führt. Und all ihre Träume enden in diesem Augenblick. Ein Wimpernschlag und das gesamte Leben ist vorüber. Aus den Überresten der Asche aller Lebewesen wird irgendwann ein neues Leben wieder entstehen. Aber alles zu gegebener Zeit, denn die Putten sind zu tief, die diese Menschheit hinterließ. Durch ihr Bestreben, sich auf die gleiche Ebene der Schöpfung zu stellen. Doch es fand ein jähes Ende, eine blühende Zivilisation. Und jetzt nur noch Vergangenheit, die Legende von dem vorzeitigen Tod. Denn es ereilt Hochkulturen immer wieder, wenn der Zenit erreicht ist und die Perversion sich ausbreite. Reinige und wasche ich den Sternenstaub und die kalte Asche. Nachdem die Flammen alles verzerrten, wird das Gericht gehalten über die Seelen, die ich mit der Waage wiegen werde, um aufzuzählen, was ihre eigenen Verbrechen darstellten. Reichen keine tausend Leben in der Ewigkeit, wird der verdammte ganze Himmel sich in ewiger Finsternis verhüllt, bekommen Menschen das Gefühl der Bedrängnis, denn ihnen wird bewusst, ihr Leben, das es endet im letzten großen Feuerwerk. Durch die Wolken schiebt sich ein großer Fels, der ihnen Vergänglichkeit vor Augen führt. Und all ihre Träume enden in diesem Augenblick. Ein Wimpernschlag und das gesamte Leben ist vorüber.